30. August 2021, nächstes Thema Impfpässe. Also mich hauen jetzt regelmäßig Leute an und sagen, Attila, kannst du irgendeine seriöse Quelle empfehlen für Impfpässe? Ich habe auf Telegram geschaut und das ist ja irgendwie alles unseriös. Kannst du mir da helfen? Wir haben den 30. August 2021. Ich kann dir da nicht helfen. Und ich will dir da auch nicht helfen. Vor einem Jahr, da fing diese Impfpassgeschichte an. Da wurden die ersten Memes verschickt, so von wegen, hat schon jemand eine Quelle für Impfpässe? Aber selbst da konnten die Menschen sich nicht vorstellen, dass es irgendwann keine Rechte mehr gibt für Ungeimpfte. Und in den Wochen danach habe ich gesagt, immer wieder, besorgt euch Dokumente. Und wenn das, keine Ahnung, 500 Euro kostet, damit ihr im Fall der Fälle, wenn es wirklich zu brenzlig wird, in irgendeiner Form noch raus könnt aus diesem gigantischen BRD-Irrenhaus. Es ist ein verficktes Irrenhaus. Ihr lebt in einem Irrenhaus. Und die krankesten Psychopathen sind eure Wächter. Und jetzt haben wir den 30. August 2021. Und jetzt fragt man mich, ob ich Quellen hätte zu Impfpass-Dealern. Habe ich noch was anderes zu tun in meinem Leben? Außer irgendwelche Connection zu machen zu Leuten, die Impfpässe verticken? Am 30. August 2021? Also vor einem halben Jahr hätte ich das vielleicht in irgendeiner Form verstanden und vielleicht hätte ich dann in irgendeiner Form auch Tipps gegeben, aber heute doch nicht mehr. Wie hängen geblieben muss man denn sein? Und in zwei Monaten, wenn dann die Regale leer sind oder wenn Ungeimpfte gar nicht mehr in irgendeine Supermärkte oder in irgendeinen Laden kommen, schreiben mir die Leute dann, Attila, hast du vielleicht irgendeine Quelle für einen Sack Mehl? Nein, habe ich nicht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht vermitteln. Weil wer sich immer noch nicht am 30. August 2021 vorbereitet hat auf den Zusammenbruch dieses korrupten, illegalen Systems, der braucht gar nicht erst anfangen, verdammt nochmal. Was glaubt ihr eigentlich, was das hier ist? Na, eine Pandemie. Es ist Krieg. Da kommen die Leute zu mir und sagen, hey, so mitten im Schützengraben, hast du vielleicht mal eine schusssichere Weste für mich? Und die Einschläge kommen näher. Und der Feind kommt und attackiert und schießt und schmeißt Granaten und plötzlich kommt so ein nackter Typ mit Badeshort zu mir und fragt mich nach einem Impfpass. Fragt mich danach, ob ich eine schusssichere Weste für ihn habe. Oder vielleicht mal eine Knarre, dass er sich wehren kann. Wach doch mal auf! Wie lange sage ich schon? V! Vorbereitung, Verteidigung, Vernetzung. Ihr Vollidioten, ihr legt nicht euer Handy beiseite. Vernetzt euch endlich. Was denkt ihr, was das hier ist? Sie wollen euch umbringen. Und ein halbes Jahr, nachdem ich das erste Mal sage, besorgt euch Papiere, kommt ihr aus dem Nichts und sagt, kannst du mir was klären? Kann ich nicht. Weil ich selber auf der Flucht bin vor diesen NWO-Verbrechern. Weil sie mir alles zerschlagen haben. Schon vor 18 Monaten. Da habt ihr noch gepennt, ihr Vollidioten. Ich weiß ganz genau, was das für ein Feind ist. Der hat mir alles kaputt gemacht. Und jetzt wollt ihr Impfpässe. Und wenn die nächste Überflutung in Hamburg oder Berlin ist, dann wollt ihr von mir ein Zelt. Ihr habt Kinder. Es ist euer Land. Schützt es. Verteidigt es. Geht gegen diese Terroristen vor. Wie kann man so feige sein? Ich gebe euch die ganzen Infos seit über einem Jahr auf dem Silbertablett. Was macht ihr damit? Handelt ihr? Nein! Vor den Kirchen am Sonntag steht schon wieder keiner. Sie werden bald das Internet ausfallen lassen. Sie deklarieren das dann als Cyberattacke. Wenn ihr Geld auf den Konten habt und da ist ein Cyberattacken-Stromausfall, dann werden die Banken sagen, sorry, euer Geld ist weg. Ihr kommt dann gar nicht mehr an Geld ran. Ihr seid von heute auf morgen Besitzlose. Die Infrastruktur wird komplett in sich zusammenfallen. Habt ihr kein Austauschsystem, kommt ihr nicht mehr an irgendwelche Lebensmittel ran. Ihr braucht wie im Bosnienkrieg Batterien, Feuerzeuge, Verteidigung, Ausrüstung, Gaskocher. Wie lange sage ich das schon? Sagt es mir. Seit August 2020. Ich habe Aufsätze darüber geschrieben. Wurden sie beherzigt? Nein, sie wurden vielleicht gelesen. Aber keiner macht sich klar, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und jetzt wollen die Leute Impfpässe. Ich denke, ich bin im falschen Film. Krank ist das alles. Und die Masse lässt sich einfach wehrlos, selbst die Aufgewachte, wehrlos in den Fleischwolf drücken. Von solchen Psychopathen wie einem Lauterbach oder einem Söder oder einem Spahn oder einer Baerbock. Die hat man früher auf dem Schulhof verprügelt. Von sowas lasst ihr euch tyrannisieren. Und wollt jetzt Impfpässe, damit ihr euch noch schön anpasst. Vor einem halben Jahr, okay, Impfpässe, ja, okay. Dass man noch rauskommt. Jetzt, wo eine krude Verschwörungstheorie nach der anderen Realität geworden ist, jetzt wollt ihr Impfpässe? Jetzt solltet ihr lieber Verteidigung machen. Was braucht ihr jetzt Impfpässe? Wollt ihr Zug fahren? Habt ihr immer noch keinen Bauern, wo ihr Lebensmittel bekommt? Und dann sind sie in Berlin und rufen auf der Straße wieder, schließt euch an. Ich werde noch wahnsinnig. Die Leute haben immer gesagt, Arzt Hildmann mit seinen kruden Verschwörungstheorien, der ist ja komplett wahnsinnig mit seinem zweiten Lockdown und seinem Gehirnchip und mit dem indirekten Impfzwang. Jetzt werde ich langsam wahnsinnig. Ihr kriegt doch alle Fakten von mir. Wann handelt ihr? Es ist so erbärmlich, dass ihr das mit euren Kindern einfach durchwinkt und dass da keiner wirklich mal ausflippt. Alle nicken ab. Jetzt haben die Eltern Angst oder was? Vor was dann? Vor was denn? Vor so einem linksversifften, grün wählenden Dreckslehrer? Weil dann das kleine Kindchen keine gute Abi-Note mehr bekommt oder was? Ihr rafft es nicht. Es gibt keine Zukunft in diesem System. Niemand braucht mehr ein tolles Abi-Zeugnis. Es wird alles komplett in sich zusammenkrachen. Und sie werden 5G anschalten, diese Mikrowellenstrahlung. Nein, es ist keine krude Verschwörungstheorie. Es ist eine verfickte Strahlenwaffe. Und das wird interagieren mit diesem Kohlenstoff, mit dieser Nanotechnologie in diesen Spritzen, die in irgendwelchen Organen schon jetzt hingewandert ist. Und dann werden sie einfach zur Schwingung angeregt und die Leute werden umfallen. Und dann werden sie sagen, nächster Hotspot, nächster ETA-Mutantenausbruch und wir müssen jetzt ganz Deutschland wieder evakuieren und Ausgangssperre und so weiter. Und wir brauchen jetzt auch Militär auf der Straße. Dann werden wir wirklich Leichen am Straßenrand haben. Weil die Leute so behindert waren, dass sie sich haben spritzen lassen. Deswegen wird es jetzt Tote geben. Und zwar richtig. Das hat noch gar nicht angefangen. Jetzt fängt's an. Das hier, die letzten 18 Monate, das war gar nichts. Jetzt fängt's an. Jetzt werden die Leute reihenweise krepieren. Nicht nur an den Spritzen, auch ganz gezielt. 5G wird in einer bestimmten Region eingeschaltet und die Leute werden einfach wie mit so einem Hebel umfallen. Und dann wird man sagen, krasser Ausbruch von irgendeiner neuen Märchenmutante. Und dann werden sie wieder woanders irgendwelche Maßnahmen umsetzen und Militär auf die Straße packen. Und wenn ihr dann die und die Auffrischungsimpfung nicht mehr habt, gegen die und die Märchenmutante, werden sie euch einfach mitnehmen und ins verfickte Lager sperren. Und jetzt fragt ihr mich nach einem Impfpass. Es kann doch nicht wahr sein, dass ihr mitten im Krieg seid, ihr seid die Mehrheit. Und ihr macht einfach nichts gegen diese kleine Clique von Psychopathen. Ihr macht gar nichts. Ihr wartet. Ob jetzt wirklich es so schlimm wird. Es wird noch viel schlimmer. Europa, EU soll geschlachtet werden. Und was macht man derweil? Man schickt euch die ganzen guten, ausgebildeten afghanischen Kämpfer. Ist euch schon 2015 nicht aufgefallen, dass das alles nur junge Männer sind? Gut, also vielen ist es aufgefallen. Aber es haben zu wenig ihr Maul aufgemacht. Europa soll filetiert werden. Bürgerkrieg. Komplett wie bei Mad Max. Und die ersten Vollidioten, die krepieren jetzt an diesen Spritzen. Und danach bleiben ein paar Leute übrig. Und anscheinend haben die Leute nichts anderes zu tun, als diese Leute mich jetzt nach dem Impfpass zu fragen. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt jetzt krasser Bürgerkrieg auf euch zu. Lebensmittelknappheit, ein Holodomor, Stromausfälle. Und ihr fragt mich am 30. August 2021 nach einem Impfpass. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, nach einem Maschinengewehr oder nach irgendeiner guten Armee, wo ihr euch anschließen könnt, dann würde ich Respekt vor euch haben. Aber doch nicht nach einem Impfpass, ihr Vollidioten. Kommt ihr klar oder was? In welchem Scheißfilm lebt ihr eigentlich? Es kommt jetzt bald der Herbst und Winter. Was meint ihr, was da passiert? Da habt ihr die Leute, die sowieso krank werden durch die Kälte. Da habt ihr irgendwelche Grippewellen. Und dann habt ihr die ganzen Vollidioten, die Schlafschafe, die gespritzt sind. Und dann werden sie einfach ein bisschen zündeln. Hier mal ein bisschen Wasser vergiften. Da mal ein bisschen Mikrowellenstrahlung anmachen. Hier mal irgendeine neue Flutkatastrophe machen. Da ein paar Mücken freilassen, diese genetisch veränderten Mücken von Bill Gates, die werden euch abschlachten mit allen möglichen Methoden. Und heute führen sie keinen Krieg mehr mit Gewehren oder Panzern. Nein, mit Katastrophenschutz. Sie erzeugen die Katastrophen und die Katastrophenschutz ist die Armee, die euch fickt. Die euch komplett fickt, alles von euch nimmt. Pest, spanische Grippe, Ebola, Bill Gates Versuchslabor in Afrika, Ebola, Cholera. Kannst du alles vergessen? Ist nichts im Vergleich zu diesem globalen Völkermord. Nichts. Ihr sollt abgeschlachtet werden. Also was fragt ihr mich jetzt nach Impfpässen? Verdammt nochmal! Wacht endlich auf!